Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 39, 2018, Episode 589, einfach in Japan. Jetzt muss ich erstmal hier einen Schluck nehmen aus der Riesendose, um meinen Hals hier zu ölen, ja. Aber heute so ein Riesen, so ein 750 Milliliter Dose von so einem komischen grünen Getränk geholt. Schmeckt ziemlich gut und naja, wie auch immer. In Japan kriegt man sowas an jeder Ecke, ja, nämlich in Automaten. Ja. Eine der Geschichten, die eben mir so gut gefallen an Japan, ja, man kriegt diese Automaten überall vorgesetzt. Ja. Und ich meine, das ist einfach genial, ne? Aber so einfach ist es bei uns natürlich nicht. Bei uns wird sogar das Bezahlen schon, ja, also um das Geld loszuwerden, wird schon schwierig gemacht den Leuten. Ja. Wenn man sich mal vorstellt, was wir für Systeme haben, und also die gab es in Japan schon vor 10 Jahren mindestens, ja, wenn nicht noch länger. Also dass man schon kontaktlos bezahlen konnte auf Bahnhöfen, also zumindest in den normalen, also in den Städten, ja, in Stationen, und Durchgang gewährt bekam zu den Gates da schon weit über 10 Jahre kontaktlos, ja, genau. Und dann irgendwann kam mal jemand bei uns auf die Idee, sowas wie einen RFID-Chip zu machen. Naja, egal. Na gut, wie auch immer, nur es wäre ja nicht Japan, ja, wenn man es nicht noch einfacher machen könnte. Und wenn in Japan mal ein Start-up anfängt, dann darf man einiges erwarten. Da gibt es zum Beispiel jetzt ein Startup, das hat jetzt gerade UnionPay als Investor bekommen. Und dieses Startup nennt sich Origami. Hat nichts mit dem Papierfalten eigentlich zu tun. Keine Ahnung, wieso die das genommen haben, diesen Namen. Vielleicht, weil man diese Bezahlmethode vielleicht tatsächlich falten könnte. Ja, das hört sich komisch an. Ja, ist aber so. Denn das Bezahlmedium oder eins der wichtigsten Merkmale ist ein QR-Code. Ja, richtig. Ich meine, habt ihr euch schon mal überlegt, warum man eigentlich so komplizierte Sachen wie NFC und Grams da nutzen sollte, wenn es doch auch anders ginge? Zum Beispiel mit einem QR-Code, der Code- und zeitbasiert erstellt wird im Smartphone, dann abgescannt wird von einem Kassenscanner zum Beispiel oder ähnliches, ja, und damit dann bezahlt werden könnte. Tja, während bei uns überhaupt schon die Idee jetzt, dass NFC überall eingesetzt wird, aber dazu komme ich noch gleich, da gibt es immerhin noch so ein paar Sonnenstrahlen am Horizont, ja, bei dem Thema, aber das ist schon bei uns selbst also schwer vorzustellen. Wenn ihr jetzt mal euch überlegt, wie dort oder wie bei uns hier die Banken und die Leute reagieren würden, wenn man mit QR-Codes zahlen könnte. Ja. Und da muss ich sagen, hat es nicht immer was nur mit der Technik zu tun, sondern ganz einfach auch mit der Einstellung der Geschäfte, der Banken und der Leute. Ja. Bezahlen könnte es so einfach sein, wenn man es nur wirklich wollte. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei uns so ein Schutzmechanismus. Wir wollen uns quälen, etwas zu bezahlen zu können, auch selbst wenn man das Geld hat, damit wir nicht so viel Geld ausgeben können. Ja, so kommt mir das manchmal vor. Ob das jetzt für die Firmen besonders gut ist, das mag ich bezweifeln. Ja, wenn das Geld nicht so locker sitzt, ja, dann wird auch nicht so viel gekauft, ne? Aber naja, gut, das kann man immer von zwei Seiten sehen. Mir ist es sehr zuwider, muss ich sagen, ja. Wenn ich schon das Geld ausgeben will, dass ich dann manchmal dermaßen gegängelt werde, ja, dass es eine richtig schwierig ist, das Geld auszugeben, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da verliere ich auch wirklich die Lust daran. Ja. Und dann steckt man auch mal zurück und sagt, naja, aber dann mache ich das wann anders fertig. Und dann macht man es gar nicht mehr. Oder woanders. Ja. Also immer dran denken. Als Geschäft oder so, ja. Jedes Mal, wenn es schwierig wird zu bezahlen, ist es möglicherweise ein verlorenes Geschäft. Ganz einfach. Deswegen leichter machen. Nicht schwerer, leichter. Ja. Die Sicherheitsvorkehrungen, das muss ich auch mal sagen, manchmal sind die dermaßen unsinnig, ja, dass es geradezu grotesk wird. Für eine einfache Überweisung beispielsweise, gut, das schweift jetzt ein bisschen ab, hat ja nichts mit Bezahlen zu tun, sondern ich meine jetzt über Online-Banking, für eine einfache Überweisung, dass man dann hier durch Reifen springen muss, ne, wie man so schön sagt, nur um mal eine ganz stinknormale Überweisung von vielleicht 10 Euro zu machen. Also das geht echt nicht. Gerade letztens passiert, habe ich mitbekommen, ja, jemand hat mit dem Smartphone was oder wollte überweisen was, ja, natürlich über die Website, weil man kann sich ja nicht für jeden Pups eine App installieren. Also eingeloggt, Homebanking, wunderbar. So, dann Zahlung und diese Tanda verschickt, ja, kam ja per SMS, ne, hat man ja heute auch, ne, zur Sicherheit, also man muss einen PIN eingeben, ja, dann bei jeder Überweisung wird eine TAN zugeschickt, entweder per SMS oder irgendwie anders. Und dann muss man diese TAN eingeben und dann wird die Zahlung bewilligt und gebucht. So. Nun kam natürlich die Meldung, das geht nicht. Ja, weil man ist ja mit diesem Handy im Internet, ja, und da kann man nicht auf dasselbe Medium, also auf dasselbe Gerät, die PIN geschickt bekommen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das heißt, grundsätzlich ist das richtige Banking über das Smartphone und der Webseite gar nicht möglich. Also wer heutzutage dann zum Beispiel keinen Computer hat, kann gar keine Überweisung machen mehr bei dieser Bank. Und das gilt auch für einige andere Banken. Ja? Weil es nicht möglich ist, wenn man mobil sich einloggt ins Internet, kann man eben nicht sich eine TAN zuschicken lassen auf ein mobiles Gerät. Ey, das ist absolut grotesk, ist das, ja. Das ist wie so ein Comic, ja. Wie, als ob hier die Firmen in einer anderen Welt leben, ja. Ich weiß nicht, ob da die Verbraucher selbst dran schuld sind, mit ihrer ständigen, fast schon cholerischen Art, ja, gegenüber Sicherheitsbedenken, ja, dass das so weit gekommen ist, oder ob das einfach die Banken sind, die kein Interesse daran haben. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin jedenfalls schon zunehmend frustriert mit unserem Zahlungssystem, Bankensystem hier. Und deswegen finde ich sowas wirklich fantastisch. Ja, also QR-Code bezahlen, ja, ich bin sofort dabei. Nur leider wird es das bei uns so schnell nie geben. Also Origami ist jetzt eben als Startup dort in Japan groß dabei, ja, und hat jetzt, wie gesagt, 59 Millionen an Investoren bekommen oder an Investitionen bekommen von UnionPay, Toyota Finance, SBI und Shinkin Central Bank. Sind also schon große Namen dabei. Deswegen darf man gespannt sein und das wird sich sicherlich dann auch noch weiter durchsetzen. Mittlerweile wird dieser QR-Code-Bezahlservice schon akzeptiert. Das muss man mal vorstellen, das ist ein Startup, das wurde 2012 gegründet, ja, und hat jetzt bereits schon 20.000 Annahmestellen in Japan, ja, zum Beispiel alle Lawson Convenience Stores und die Nihon Kotsu Taxis, ja, überall dort kann man schon einfach mit einem QR-Code bezahlen. Bam! So sieht das aus. Und es soll jetzt auch ausgeweitet werden, das Service, nach China und Südostasien. bis der in Europa ankommt, ja, dann gibt es schon wieder was Besseres. Dann gibt es schon wieder was Neueres. Ja. Vielleicht simpler weiß ich nicht, ja, weil QR-Code ist eigentlich eine ganz fantastische Sache. Da habe ich auch schon vor vielen, vielen, vielen Jahren eigentlich darauf gepusht, auf dieses QR-Code-System. Ich benutze sogar freiwillige Idee, ja, in meinem neuen Planungssystem, ja, dass ich, wie gesagt, vielleicht nächsten Monat vorstellen werde, mal gucken, ja. Bisher laufen die Tests sehr, sehr gut, um zum Beispiel kompliziertere Links und so weiter eben in die analoge Welt zu bringen. Also QR-Codes sind fantastisch, meiner Meinung nach, und können so ziemlich alles ersetzen. Ja. Also NFC-Chips sind eine schöne Sache, bin ich auch ganz toll dabei, und meine Karten haben alle NFC-Chips und mein Smartphone ist alle NFC-Chips, wunderbar. Nur von der Simplizität her, ein QR-Code ersetzt einen NFC-Chip locker. Locker. Ja, also da braucht man nur ein Stück Papier oder einen Drucker, fertig. Ja, mehr braucht man nicht. Ja, und ja. Aber okay. Zack. So, jetzt habe ich so schön lang über das geredet, weil es mich einfach natürlich aufregt. Ne? Aber immerhin das kontaktlose Bezahlen mit NFC, immerhin nimmt bei uns langsam Fahrt auf. Die Kartenbesitzer zumindest nehmen das ziemlich gut an. 50% der Zahlvorgänge wird schon mit NFC gemacht. Wo gesagt, mit den Karten, von den Kartenbesitzern her. Also nicht insgesamt Zahlungen, sondern nur Zahlungen mit entsprechenden Karten. Und das ist schon mal eine gute Sache. Leider sind Geschäfte wie zum Beispiel Penny momentan dabei, dieses NFC-System zu spalten. Ja, die nehmen nämlich nur NFC-Chips von EC-Karten, aber keine mehr von Kreditkarten. Meiner Meinung nach eine ganz schlimme Sache. Das gehört meiner Meinung nach verboten. Es gab nämlich mal so einen Standard, dieses Symbol, das hieß es, wenn dieses Symbol auf der Karte ist, beziehungsweise an der Kasse ist und man hat so eine Karte mit diesem Symbol, dann kann man bezahlen. Das zählt jetzt nicht mehr zum Beispiel bei Penny und auch nicht bei Burger King. Die nehmen das nur, egal ob das Zeichen drauf ist oder nicht, wenn es eine EC-Karte ist. Ne? Also in Deutschland kann man es ja machen, in anderen Ländern werden die Leute wahrscheinlich da massiv angepisst, dass sowas passiert, aber naja, gut, ich ziehe da meine Konsequenzen, ich gehe nicht mehr in diese Geschäfte privat, ja, ich selbst, also gehe ich einfach nicht mehr, weil ich sowas nicht unterstützen kann. So werden Standards kaputt gemacht und ehrlich gesagt, die EC-Karte kann man sich dorthin stecken, wo keine Sonne mehr leuchtet. Wo leben wir denn 2018, hallo? EC-Karte? Das war in den 1990ern, war das für mich interessant, aber das, vergessen wir es. Okay, egal, Schwamm drüber, aber immerhin NFC, in welcher Form auch immer, kommt langsam hin und dank Google Pay und ich weiß nicht, ob Apple Pay jetzt gestartet ist, geht es auch schon mit den Smartphones, wenn man bei der entsprechenden Bank ist. Glücklicherweise bin ich genau mal bei der richtigen Bank, ja, wunderbar. Und das heißt, ich kann da mit meinem Smartphone tatsächlich bezahlen. Das ist eine schöne Geschichte. Und da muss man ja schon froh sein, ja, dass das geht. Wie gesagt, in anderen Ländern ist das schon, in einigen Ländern, wie zum Beispiel Japan, ist das Standard. Und da geht es sogar noch einfacher jetzt. Ja. Gut, ich komme mal zu dem nächsten großen Thema. Denn eine Sache, was ja auch in Japan groß ist, ist ja die Automatisierung. Das heißt auch die Bedienung und auch die Anwendung von neuen Technologien. Und die Benutzung dieser wird auch immer weiter erleichtert. Etwas haben wir in den westlichen Ländern, das zumindest in einem Bereich durchaus auch ganz positive Auswirkungen hat, was das betrifft, in der Modernisierung, der Einfachheit von Bedienung und so weiter von Geräten. Das sind nämlich die Smartphone- bzw. die Voice-Assistenten, Ja, eben nicht die Smartphone-Assistenten, sorry, die Voice-Assistenten, wie eben beispielsweise das Amazon Echo, also auch bekannt unter Alexa, ja, und eben auch Google Home, ja, die ganze Google Home-Reihe, Google Home Mini und Google Home Max und so weiter, ja. Und etliche andere, die auf dem einen oder auf dem anderen System eben basieren und damit eben tatsächlich ermöglichen, das Zuhause zu automatisieren in einer Form, wie es eben vor ein paar Jahren bei uns noch nicht der Fall war. Vor zwei Jahren etwa war das noch bei mir, das könnt ihr in den Netcasts da vielleicht zurückverfolgen, ja, war das noch so eine Sache, wo es gesagt hat, ach, wäre doch schön, wenn das bei uns auch mal käme, wäre das nicht gut, und tatsächlich, dann ist es auch gekommen und es hat sich jetzt hier doch, muss man sagen, etabliert, auch bei vielen normalen Nutzern. Nicht zuletzt eben durch die massive TV-Werbung, die da geschaltet wurde, ja, von allen Firmen. Aber Amazon hat jetzt noch eins draufgehauen. Letzte Woche wurde ja bekannt, oder vorletzte Woche wurde ja bekannt, dass Google Home bereits an Amazon Echo vorbeigezogen ist. Ja, und das hat mich sehr verwundert. Aber Amazon hat das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, ist ja ganz klar. Wobei, das ist natürlich schon länger geplant, aber die haben jetzt eine Pressekonferenz beziehungsweise eine Präsentation gemacht, ja, eine große. Und da ging es eben um die neuen Amazon Echo Produkte. Und die haben sich wirklich nicht lumpen lassen. Eine ganze Palette von neuen Alexa Produkten haben die vorgestellt. Zunächst mal gab es natürlich Erneuerungen von dem bestehenden. Es gibt ein neuer Echo Dot beispielsweise, ja, ein neuer Echo Show. Das gibt es alles schon, auch sogar in dem deutschen Amazon Store gibt es das sogar schon zu kaufen, zumindest diesen erneuerten Sachen, ja. Ein neuer Echo Plus, ein neuer Echo Dot und ein neues Echo Show System, ja, gibt es alles schon zu kaufen. Wundert mich, das ist richtig gut, ja. Was noch auf sich warten lässt und wo auch dann die Frage ist, ob das jemals in Europa erhältlich ist oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber Amazon hat zum Beispiel Echo Input gebracht. Damit ist es möglich, jede bestehende Lautsprecherbox anzuschließen an ein Gerät und das zu einem Alexa-Gerät zu machen, also zu einem Amazon Echo-Gerät. Das ist eine gute Sache. Ich habe hier auch noch so ein paar Lautsprecher rumfliegen, ja, aktive Lautsprecher, ja, und ja, die liegen halt da so rum jetzt, weil ich eben umgestellt habe, ja, auf das Google Home. Nur eins ist natürlich hier schade, das muss man ganz klar sagen, für einen Preis von $34.99, da könnte man eigentlich schon einen Lautsprecher damit erwarten, und das Teil wird halt ohne Lautsprecher ausgeliefert. Man muss ja einen Lautsprecher anschließen. Da ist bei mir der Sinn dann auch wieder natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil, also, wenn man schon die Box nicht dabei hat, den Lautsprecher nicht dabei hat, dann hätte das Ding vielleicht $20 kosten können, und das wäre dann vielleicht interessanter gewesen. Aber trotzdem, für Leute, die jetzt einen teuren Online-Lautsprecher haben, ja, und zusätzlich da eine Assistenzfunktion haben wollen, sieht die Sache natürlich da schon wieder anders aus. Dann ist es wieder in Relation, und somit kann man dann seinen 200-Euro Super-Lautsprecher nochmals aufwerten für 40 oder für $35. Da ist das wieder okay. Ja. Dann Amazon Echo Sub. Also muss man ganz klar sagen, das ist abgezielt als Konkurrenz gegen Google Max. Das ist ein massiver 100 Watt Tiefbass-Lautsprecher mit einem 6 Zoll Woofer. Ja. Und das Gerät ist kompatibel mit Echo-Geräten wiederum. Ja, das heißt, es ist kein eigenständiger Echo, sondern es ist eine Box, eine spezielle für den Amazon Echo. Und der kriegt dann auch entsprechend die Signale geliefert, ist ja nur ein Bass, ja, und somit kann man dann hier leider, ne, hier auch wieder für zu laute Musik sorgen, ne. Ich hasse diese Bassgeräusche, hasse ich wirklich, ja, da hört man in der Wohnung also nur noch, oh Mann, Amazon Basics Microwave. Ihr habt es richtig gehört. Amazon Basics ist ja die Linie von Amazon, wo eigene Produkte angeboten werden. Wer das produziert, weiß man nicht genau. Natürlich Amazon nicht selbst, aber es wird eben unter diesem Label verkauft. Die haben Batterien, HDMI-Kabel und so weiter und so weiter. Und jetzt auch Mikrowellen in den USA. Und damit kann man die Verbindung zu dem Alexa-System schlagen. Ja, so sieht es aus. Das heißt, auch in diesem Gerät ist wiederum die Verbindung mit dem Echo-Device gegeben, sodass man dann zum Beispiel sagen kann, erhitzen, ja, auftauen oder eben Microwave for 10 Minutes, ja, oder so, ne? Und dann schaltet er die Mikrowelle ein und, ja. Ich weiß, ob das jetzt besonders sinnvoll ist, das ist immer die Frage bei diesen Küchengeräten, ja, weil ich muss ja erstmal das einstellen. Und wenn ich das wenn ich schon an der Mikrowelle bin und habe das dort reingestellt, dann muss ich auch nicht unbedingt hier dann das per Voice-Kommando geben. Es sei denn, es wäre wiederum solche Programme, spezielle Programme vorhanden. Bei einigen Mikrowellen gibt es ja, ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, ich will, ich mache mir jetzt so eine Pizza und die Pizza wird dann mit dem integrierten Ofen gebacken plus Mikrowelle, damit es schneller geht eben. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein, das scheint eine normale Mikrowelle zu sein und da ist dann wirklich gefragt, braucht man das dann, ja. Genau wie mit der Kaffeemaschine, wobei ich hätte schon gerne Nespresso mit Bluetooth-Unterstützung, irgendwann wird es die auch geben. Wird es bei mir geben. Damit man eben da seinen Kaffee ferngesteuert oder zeitgesteuert auch machen kann, ja. Das Einzige, was ich mir hier vorstellen kann, ist genau wie in der Kaffeemaschine auch, man bereitet es quasi schon vor, ja, zum Beispiel stellt eben das Mikrowellenessen da rein, was aufgewärmt werden muss und ja, wenn es dann eben soweit ist, dann gibt man das Kommando und wartet, bis es fertig ist, aber das ist natürlich auch nur sehr wenig sind. Bei der Kaffeemaschine ist immerhin eine Sache, was man gut machen kann. Man stellt es unten, man stellt zum Beispiel eine Tasse unten drunter, macht die Kapsel rein und kann dann eben per Voice Command das machen oder eben zum Beispiel beim Google Home programmieren, um wie viel Uhr das angehen soll, gemacht werden soll und dann macht eben die Maschine morgens, wenn man aufsteht, dann diesen Kaffee. Das ist eine gute Sache. Wenn man nicht weiß, wann man aufsteht, dann kann man das einfach so machen. Ja, und wenn man dann wach wird, dann sagt man, good morning. Ja, dieses Buzzword, ne? Google, good morning. Und dann wird man hübsch begrüßt, da schaltet die Lichter ein und schaltet die Kaffeemaschine ein und macht einen Kaffee. Oder macht die Mikrowelle an und brutzelt das in der Mikrowelle. Wenn man vergessen hat, was reinzustellen, dann fliegt einem der Glasteller um die Ohren. Das kann natürlich auch sein. Smart Plug gibt es natürlich auch von Amazon. Ja, also ich meine, gut, das ist nichts Neues. Bei $25 muss ich auch sagen, bin ich auch nicht so sehr Feuer und Flamme. Gibt es schon für zum Beispiel von TP-Link im Angebot oftmals zu dem Preis. Da habe ich wesentlich mehr Vertrauen dazu. Funktioniert auch ohne Cloud-Anbindung übrigens. Ja, also man kann das sogar schalten im lokalen Wi-Fi-Netzwerk dann. Wenn einem die Cloud-Anbindung, also die Voraussetzung dafür nicht stört, der kann auch für 5 Euro einen Sonoff-Schalter kaufen und kann dann jedes Gerät damit kompatibel machen mit Google Home oder Amazon Alexa. Also das haut mich auch nicht von Socken. Aber allein schon die Tatsache, dass jetzt Amazon so ein Smart Plug unter eigenem Label anbietet und eine Mikrowelle sogar unter einem eigenen Label, das hat schon eine Aussage und da machen die sich wahrscheinlich auch einige Leute zum Feind. Was ich wirklich gut finde, ist der Echo Link bzw. den Echo Link Amp. Das ist nämlich ein Gerät, das verbindet man mit der Stereoanlage. Ja? Und da ist dann auch zum Beispiel ein Ethernet-Port dran. Ja? Man kann mit Alexa also auch Multi-Room-Musik wiedergeben. Da ist ein 3,5 mm Klinkenstecker dran zum Eingang, optischer Eingang, analoger Eingang und so weiter und so weiter. Auch Subwoofer, Line-Outs gibt es dann wiederum. Auch analoge Ausgänge, optische Ausgänge, ja, und so weiter. Also es ist schon interessant. Das heißt, es ist ein vollständiges Gerät, was man in eine bestehende Stereoanlage quasi integrieren kann und hat somit die Amazon Alexa Anbindung direkt drin. Bei dem Amp-Modell kann man eben auch noch andere Geräte anschließen und hat die dann eben steuerbar mit Alexa integriert. Auch das ist eine faszinierende Geschichte. Und somit ist das eins der interessantesten Geräte, auch wenn der Link 199 bzw. der Link Amp 299 kostet, meiner Meinung nach interessant. Also der Echo Link beispielsweise, der ist, wenn man eben schon einen Verstärker hat an der Stereoanlage, natürlich interessant. Und wer noch keinen Verstärker hat oder eben so eine Minimalstereoanlage aufbauen möchte, der kann eben den Echo Link Amp holen. Das ist ein 60 Watt Zweikanal Verstärker. Und damit kann man dann eben noch andere Geräte integrieren und ansteuern per Sprach-App. Wunderbar. Also ihr seht, Amazon haut da richtig zu. Das ist aber noch lange nicht alles. Amazon hat auch ein neues Alexa Connect Kit vorgestellt, damit auch alle möglichen Hersteller von Geräten diese ganz einfach integrieren können in ihre Systeme und somit dann recht einfach alles Mögliche kompatibel machen können zu Amazon Alexa. Und ich würd sagen, genau das ist eigentlich der Schlüssel dazu, ja, nämlich nicht selbst alles Mögliche rausschmeißen, was Amazon 2 jetzt gemacht hat, aber dieses Ding ist vielleicht sehr viel interessanter, denn somit können Hersteller von allen möglichen Geräten ziemlich kostengünstig das Ganze nehmen und in ihre Systeme integrieren, ja, und damit dann eben ihre Geräte Amazon Alexa, Amazon Echo kompatibel machen. Und das ist der Schlüssel, weil je mehr Geräte mit einem System wie Alexa funktionieren, desto eher wird es eben auch gekauft von den Leuten und genutzt von den Leuten. Alexa gibt es auch fürs Auto. Ja, wie gesagt, in den USA, ich weiß nicht, ob es und wann es bei uns kommt. Das wäre wirklich auch noch eine Geschichte, wo wirklich sehr, sehr interessant ist. Ja. Das ist vor allem eben für die Nutzer von Alexa interessant, weil auf dem Smartphone gibt es natürlich sehr große Probleme, auch wenn mittlerweile eine Alexa-App für das Smartphone gibt. Ja. Die Verständigung ist natürlich nicht gut, das ist ganz klar. Und da hätte man so, oder da ist dann so ein Gerät eben optimal, ja, für das Auto. Übrigens, wenn es nicht um die Anbindung geht, wie zum Beispiel Maps und so, was man eben ja im Auto auch vorwiegend braucht, ja, dann kann man übrigens auch ein Google Home Mini im Auto betreiben. Der Google Home Mini funktioniert nämlich mit einem Standard USB Ladegerät und man kann einen Wi-Fi Hotspot aus seinem Smartphone einrichten und damit dann eben den Google Home Mini verbinden und schon hat man einen Google Home Mini im Auto. Ja, das ist ja sehr interessant. Aber wie gesagt, da es hauptsächlich geht um die Verbindung mit Google Maps etc., wäre mir eigentlich viel lieber, wenn es endlich ein externes Laut- und Mikrofonsystem, Lautsprecher- und Mikrofonsystem gäbe, dass ich an ein Smartphone anschließen kann, damit die Spracherkennung so gut funktioniert wie beim Google Home, Google Home Mini daheim. Das ist nämlich das, ganz einfach die Lautsprecher und die Mikrofone vor allem eben die Mikrofone in den Smartphones sind nicht für die Kommunikation geeignet, wenn das Smartphone auch nur ein halber Meter weg ist. Ja, das ist nicht gut, das sind einfach hier die Voraussetzungen nicht gegeben. Und deswegen funktioniert es auch nicht so gut. Also nicht so gut ist noch beschönigt gesagt. Es ist eine Katastrophe. Ich muss im Auto rumkreischen, ja, wie verrückt, damit mich der Google Assistant hört. Also das kann man einfach vergessen. Ja, ja, und in den Echos sind zum Beispiel mehrere Mikrofone eingebaut, um eben zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich Hintergrundgeräusch, was ist jetzt im Vordergrund, was ist die Sprache, ja, und das dann auch noch zu verstehen und so, das ist schon eine ziemliche Kunst, die da gemacht wird. Und deswegen bräuchte man einfach einen externen Lautsprecher und ein externes Mikrofon am Smartphone. Externer Lautsprecher ist über Bluetooth ja kein Problem, aber eben das Mikrofon. Und ich verstehe es bis heute noch nicht, warum nicht das Mikrofon von der Freisprechanlage im Auto genutzt werden kann. Ja, das geht ja auch mit der Telefonie, aber nein, es funktioniert nicht, keine Ahnung. Das finde ich äußerst schlimm. Und dann wäre es perfekt. Ich hab die Anlage im Auto drin. Ich kann hier über Bluetooth alles hören von meinem Smartphone. Das ist kein Problem. Aber das integrierte Mikrofon im Auto funktioniert einfach nicht mit diesem Gerät. Toll, ne? Na gut. Und jedenfalls, Amazon hat jetzt eben dieses Echo Auto rausgebracht, ja. Ist kein April-Scherz, es ist tatsächlich so, wir haben noch nicht April, ja. Und damit kann man eben jetzt hier dieses Echo-Gerät voll, im vollen Umfang auch nutzen im Auto. Das ist dann eben angeschlossen über Bluetooth auch an die Auto Anlage, das ist natürlich Voraussetzung, braucht man entweder einen Bluetooth-Dongle, wenn man nur einen manuellen Anschluss hat, so einen 3,5 mm Klinkenstecker, oder eben ja, die Verbindung mit dem Bluetooth-System. Und da geht alles, da kann man telefonieren, also weitergeben, ne, ans Smartphone, Musik hören und so weiter, alles geht da. Und das Beste daran ist ja, weil diese Geräte ja nicht dafür gedacht sind, mit einem Display zu funktionieren, sind die auch rechtlich gesehen super. Das ist genau das, was der Gesetzgeber will, nicht ablenken lassen, ja, um da irgendwo hinzugucken und drauf rumzutippen oder ähnliches. Nein, sondern das spricht man. Ja. Das sind die perfekten Systeme. Ja. Da muss man auch nicht irgendwo, ich möchte jetzt gar nicht anfangen damit, ja, warum es erlaubt ist, auf ein Touch-Display, das im Auto eingebaut ist, rumzutippen, ja, aber nicht auf seinem Smartphone-Navigationssystem. Ja. Also ist mir vollkommen unbegreiflich. Ja. Wer schon mal im modernen Auto gefahren ist, der weiß, dass man sich dort drin auch verlieren kann, von der Bedienung her vom Gerät. Ne? Aber naja, gut. Also vom Auto. Ne? Na egal. Und da kommt es natürlich gut, wenn man einfach das per Sprache alles steuern kann. Yay. So soll es sein. Wäre doch richtig gut, wenn das schon so funktionieren würde, auch die ganzen Systeme im Auto. Ne? Aber nie. Ja, geht nicht. Noch nicht. Gut, 50 Dollar soll das Ganze kosten. Das Echo Auto. Und also da muss ich schon sagen, das ist ein schönes Ding. Ich hoffe nur, dass es da eben auch eine vernünftige Anbindung gibt, eine Schnittstelle zu dem Smartphone, um eben zum Beispiel auch die Navigations-App auf dem Smartphone mit dem Amazon Echo Auto zu starten. Ansonsten sehe ich halt eben genau dasselbe Problem wie die Idee mit dem Google Home Mini im Auto, dass man da eben nicht so viel wirklich dann effektiv mit anfangen kann, außer eben seine Stereoanlage bzw. seine Musik damit zu kontrollieren. Ja. Aber das wäre ja schon mal übrigens was. Ne? Vielleicht werde ich das mal machen. Gucken wir mal. Gut, der Amazon Videorekorder ist dann auch noch Realität geworden. Ja, es gab ja schon Gerüchte und jetzt ist es raus, allerdings in einer anderen Form. Die hat man sowohl nicht vermutet. Der Amazon Digital Video Recorder gibt es für $230. Der nennt sich Fire TV Recast. Recast, genau. Das erinnert mich irgendwie an diese Total Recall, an Recall, ja. Recall, Recall, Recall. Ja, okay. Amazon DVR, das wird interessant. Denkt ihr aber, wenn man es dann genau durchguckt, ja, dann wird die Erwartung dann doch ein bisschen gedämpft, weil man kann also diese Aufzeichnungen, die man von terrestrischen Sendern gemacht hat, die kann man dann an Geräte streamen. Ja, das bedeutet aber auch, alles, was da aufgezeichnet werden kann, muss über eine terrestrische Station geschickt werden. Da sieht man auch, dass das vielleicht für Europa gar nicht interessant wird. Ja, da kämpfen ja bei uns noch die einzelnen Standards, DVB-T 2, ja, und so weiter. Ne? Da sind immer große Fragezeichen dazwischen. Von daher wäre es schon ein Risiko, wenn jetzt Amazon Fire TV Recast da jetzt rauskommt, bei uns zum Beispiel mit DVB-T 2 startet und noch bevor das hier groß ankommt, wird schon wieder was anderes gemacht. Wollen wir es nicht hoffen. Ja. Aber ja, ihr seht, da gibt es Probleme. Also auf jeden Fall ist es so, die Programme, die eben ausgestrahlt werden über Antenne, ja, die werden aufgezeichnet und dann kann man die eben streamen auf die entsprechenden Geräte. 500 Gigabyte gibt es für $230 und die 1 Terabyte Version für $280. Kann man jetzt in den USA bereits bestellen. Gut, für Großbritannien soll es das Gerät offenbar auch geben, aber das sind noch keine Preise bekannt und auch noch nicht, wann es verfügbar ist. Sache mit Resteuropa weiß ich nicht. Aber okay, gut. Yay! Also ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, ganz, ganz ehrlich gesagt, weil terrestrisch Fernsehen, hallo? Internet-Streaming-TV, was anderes wird eh nicht mehr geguckt, ja. Von daher weiß ich nicht genau, wie das Interesse wecken kann bei vielen. Ich habe da im ersten Moment gedacht, da könnte man dann live Sachen, die beispielsweise bei Amazon TV, bei Amazon Internet Streaming gezeigt werden, die vielleicht nachträglich noch gucken. Aber wenn man sich dann das weiter überlegt, das könnte auch anders gemacht werden, ganz ohne Fire TV Recast. Nämlich einfach von Amazon direkt fertig. Ja? Also, das ist ja Schwachsinn. Ne? Deswegen. Kabel-TV-Anschluss, okay, das wäre vielleicht noch was. Dann käme es vielleicht noch, wäre es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Satelliten-Kabel-TV-Tuner drin. Oder vielleicht ein Triple-Tuner. Satelliten, Kabel und terrestrisches TV und dann könnte es doch vielleicht einen Nutzen bringen, auch wenn man vielleicht nur selten da was schaut, das wäre noch was. Naja, gut, wie gesagt, nicht alles ist Gold, was glänzt. So, jetzt habe ich noch schnell was. Life is Strange 2, das geniale Nachfolgerspiel von dem Life is Strange, ne? Ganz genau, wenn das Life is Strange 2 ist, dann war da der Vorgänger Life is Strange, yeah. Das ist total genial, die Logik. Und die Story war damals ja richtig super, ganz, ganz toll und hat mich auch richtig gefesselt. Und jetzt kommt eben die zweite Geschichte. Bin ich mal da gespannt, wie das hier weitergeht. Mit dieser Geschichte, eigentlich hat es ja geheißen, dass das eine Story sein soll, die, sagen wir mal, basiert auf der Life is Strange 1 Story, nur eben andere, aus einem anderen Winkel oder so, andere Vorgänge. Aber das scheint jetzt wohl nicht mehr so der Fall zu sein. Ja? Denn alles, was ich bisher gesehen habe, hat nur am Rande noch mit dieser Sache zu tun. Oder, ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat. Ja. Also vielleicht irgendwie so eine, vielleicht so eine PR-Geschichte. Ja. Naja, okay, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Angucken werde ich mir das auf jeden Fall mal. Allerdings ist die Sache, dass Telltale Games Konkurs angemeldet hat. Nein, halt, stopp, nein, ich bin eine Stufe zu früh. Natürlich noch nicht Konkurs angemeldet, aber die haben bereits Mitarbeiter entlassen, ja. Und damit stellt sich natürlich schon die Frage, wie ist die Zukunft von Life is Strange 2? Ja, naja. Gut, aber das tue ich jetzt nochmal beim Uncast jetzt gleich etwas beleuchten. Und wie immer am Schluss habe ich eigentlich ein lustiges Video, aber dieses Video ist gar nicht lustig. Naja, vielleicht doch, wenn man sieht, wie weit wir heute sind in der Technologie. Und da wird schon gesagt, 10 Jahre voraus. Das Video ist von 2017. Also, oh Gott. Also mindestens 10 Jahre voraus, Japan. Ne? Und da könnt ihr dann mal gucken, was jemand darüber sagt. Ich finde das Video ganz toll, traurig eher für mich, ja, lustig, wenn man das sieht, so, oh, guck mal. Also aus vom Japaner seinem Standpunkt aus wäre das Video wohl eher lustig. Wie, die haben das noch nicht? Naja. Okay, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube im Channel The Netcast. Dort könnt ihr alles loswerden, entweder im Videobeitrag dazu oder im Diskussionsforum separat, jawohl, alles auf dem Channel The Netcasts und da freue ich mich immer drüber und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!